1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema. Und das Thema heißt, diesen Geruch vergesse ich nie. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die eine extreme Geruchserfahrung gemacht haben. Bedingt durch Krankheit, Tod, Feuer, Parfüm, Verwesung, Sex und so weiter. Und ich frage euch zudem auch noch, verbindet ihr vielleicht mit einem extremen Ereignis einen extremen Geruch? Ich habe heute auf meiner Fanseite auf Facebook dieses Thema schon angekündigt, dass wir das heute machen. Und es gab schon eine große Resonanz und einige Leute haben dann auch gepostet. Und ich will euch mal kurz vortragen, was die Leute geschrieben haben. So auf die Frage, was war der extremste Geruch, den du bisher erlebt hast? Schreibt Nadine, der Geruch meiner gerade geborenen Tochter. Das meinte sie aber sehr positiv. Oder Michael schreibt, ein nach vier Brutwochen geplatztes Schwanenei. Entsetzlich. Björn schreibt, der Geruch einer Wasserleiche. Und Marc, ein totes Schaf auf der Weide bei 35 Grad Hitze. Dann schreibt die Krankenschwester Melanie, als extremsten Geruch, den sie bisher wahrgenommen hat, der Verwesungsgeruch der Stümpfe eines Oberschenkelamputierten. Und Karin schreibt, das Parfüm meines Geliebten. Also, welchen extremen Geruch habt ihr schon wahrgenommen? Und welches Ereignis verbindet ihr vielleicht mit einem besonderen, intensiven, positiven oder sehr schlimmen Geruch? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50, kostenfrei natürlich, oder mailt uns bitte domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Esther und die Esther ist 25. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Esther. 25 bin ich, aber das macht nichts. 28 Jahre alt. Genau. Also, diesen Geruch vergesse ich nie. Ja, ich habe vor einigen Jahren, 2005 war das, einen ziemlich heftigen Brand miterlebt. Mhm. Was? In einem Frauenwohnheim, der vorsätzlich gelegt worden ist. Mhm. Also ein Frauenhaus? Ja, sowas in die Richtung. Ja. Ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ja, aber okay, sowas in der Richtung. Sowas in der Richtung, ja. Genau. Das war so, dass jede Frau ihr eigenes Zimmer hatte und dann gab es halt noch Gemeinschaftsräume. Mhm. Und irgendwann mitten in der Nacht fingen irgendwelche Frauen an zu schreien, es brennt, es brennt. Ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Du hast in diesem Heim gewohnt zu genau. der Zeit, ja? Genau. Und ich habe das, wie gesagt, überhaupt gar nicht ernst genommen. Also nur gerufen, ja, ich rufe die Feuerwehr. Ich dachte, ein Aschenbecher brennt oder sowas. Mhm. Bin dann aber ganz plötzlich gedacht, Moment, wenn die so schreien, kann irgendwas nicht stimmen. Mhm. Bin aufgesprungen. Ich weiß nur noch, dass ich meine Klamotten in der Hand hatte. Es war Sommer, ich hatte nicht groß was an im Bett. Mhm. Hab meine Tür aufgemacht von meinem Zimmer und hab nichts mehr gesehen, gar nichts mehr. Mhm. Also nicht mal mehr die Hand vor Augen. Was ja schon sehr gefährlich ist, wenn man in so eine Rauchwolke reingeht, wenn man die einatmet. Genau, aber ich habe instinktiv wohl richtig gehandelt, dass ich versucht habe rauszulaufen. Ich hab mich dann irgendwie noch hingelegt, bin über irgendwas gestolpert und dachte in dem Moment echt, jetzt ist es vorbei. Ja. Weil ich wusste genau, wenn ich 2-3 Mal einatme, bin ich bewusstlos und... Ach, das war dir klar in dem Moment? Das war mir in dem Moment klar. Also ja. Ich dachte in dem Moment, jetzt bist du tot. Aber du konntest nicht sehen. Wie hast du ich dich dann gar nicht überhaupt sehen. Zurechtgefunden? Ja, ich wusste, dass ich rechts runter muss. Ja. Den Flur entlang, um in, Haus, also in den Flur zu kommen, um runterzukommen, waren in der zweiten Etage. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie ich dann rausgekommen bin. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich nackt auf der Straße stand. Mhm. Oder halt nackt. Mhm. Und oben an den Fenstern noch Frauen eingeschlossen waren. Ach du lieber Gott. Und die haben um ihr Leben geschrien. Also das ist das, was ich niemals vergessen werde, wie diese Frauen die Feuerflammen aus dem einen Fenster schlugen ja. und die Frauen daneben in den Fenstern standen und um ihr Leben geschrien haben. Sind denn die Frauen alle gerettet worden? Die sind alle gerettet worden, zum Gott sei Dank, Glück. Ja. Es gab zum Glück nur Rauchvergiftungen und mhm. eben Sachschaden. Nun heißt unser Thema ja extreme Gerüche. Genau. Welchen Geruch verbindest du mit diesem durchaus extremen Ereignis? Diesen extremen Brandgeruch. Mhm. Es war so, dass ich halt aus meinem Zimmer raus bin, die Tür hinter mir nicht zugemacht habe, blöd wie ich war, mhm. sich in allen meinen Sachen überall dieser Geruch festgesetzt hat, die Versicherung fast nichts übernommen hat und ich praktisch Monate, wenn mehr locker ein Jahr lang mit diesen Sachen, die diesen extremen Brandgeruch hatten, noch leben musste. Das heißt, die Flammen sind nicht übergegangen in dein Zimmer, das ist nicht zerstört worden. Nein, aber verrußt. Verrußt und durch den Geruch verseucht auch, kann man sagen. Ja, genau. Ja. Genau. Und die Versicherung hat fast überhaupt gar nichts übernommen. Und bis heute ist es wirklich so, sobald nur minimal etwas nach verbrannt riecht, das kann wirklich ganz minimal sein, wenn Papier brennt oder so. Geht sofort der Film sicher in dir ab? Ja. Ja, das glaube ich. Und wenn ich alleine in einer Wohnung bin, stehe ich sofort und habe sofort meine Schuhe an und bin bereit rauszulaufen. Mhm. War das denn so ein klassischer Brandgeruch, was man vielleicht auch so ein bisschen kennt? Oder mischte sich da auch noch irgendein anders gearteter Geruch mit rein? Das ist für mich sehr schwer zu sagen, weil das für mich einfach dieses... Es ist so ein bisschen wie wenn Gummi brennt und alles Mögliche so zusammen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für andere normaler Brandgeruch ist. Ja, aber du verbindest ja damit auch extreme Lebensgefahr und Todesangst. Ja, einmal was deine Person anbelangt und du hast die anderen Frauen um ihr Leben schreien sehen und hast diesen Geruch in der Nase gehabt. Ist doch klar, dass man dann immer und immer wieder daran denkt. Du hast gerade am Anfang erzählt, dass dieser Brand vorsätzlich gelegt wurde. Von wem? Genau. Von Frauen, die da gelebt haben. Ach. Ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Ich glaube, das ist auch nie ans Licht gekommen. Die Polizei hat diese zwei Frauen waren, dass sie das gemacht haben. Die hat sie überführt, weil die wohl sich auch in Widersprüche verstrickt haben. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, das hat irgendein Kerl gelegt. Erst hieß es, es wäre irgendwas reingeworfen worden oder der Fernseher sei implodiert oder so, aber die Polizei hat rausgefunden, dass es diese beiden Frauen waren. Das ist ja unfassbar. Weißt du, wie die sich dann vor Gericht geäußert haben? Ich weiß das überhaupt nicht. Gar nichts. Also ich war dann auch einige Monate später komplett weg von diesem Wohnheim. Mhm. Und ich habe das dann später auch nur in der Zeitung gelesen, dass die beide 2,5 Jahre bekommen haben ohne Bewährung. Mein Gott, wie viele Frauen waren zu dieser Zeit in dem Haus? 40. 40. 40 in dem Dreh. Das heißt, wenn es ganz schlimm gekommen wäre, hätten unter Umständen 40 Menschen ihr Leben lassen müssen. Und darüber waren sogar noch normale Mietwohnungen. Mhm. Die ja auch noch alle raus mussten. Unfassbar. Das kann man überhaupt nicht erahnen, was in einem Menschen vorgeht oder was in Menschen vorgeht, die so einen Brand legen. Ja, unverständlich. Mhm. Vor allen Dingen wir alle, die da waren und da beteiligt waren, sind ein Stück weit traumatisiert fürs Leben. Mhm. Wenn du so eine Branderfahrung und so eine große Angst jetzt erlebt hast, hast du in deiner jetzigen Wohnung einen Brandmelder? Ja, natürlich. Ja, ne? Sollte man ja, wirklich, natürlich. Sollten alle Leute könnte ich gar nicht mehr leben. Ja, die Dinger sind auch gar nicht teuer und die kann jeder irgendwie anbringen. Ja. Und die retten Leben, weil die extrem laut schrillen, wenn eine gewisse Qualmentwicklung irgendwie an die herantritt. Ja, auf jeden Fall. Also, das war deine Geschichte zum Geruch, eine extreme Geschichte und ein extremer Geruch dann auch, verständlicherweise. Ja, sehr extrem. Esther, vielen Dank für deinen Anruf. Alles klar. Und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Und noch eine schöne Nacht. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer und unser Thema heute Nacht heißt, diesen Geruch vergesse ich nie. Welche extreme Geruchserfahrung habt ihr in eurem Leben schon gemacht? Extrem ekelhaft, extrem gruselig vielleicht oder vielleicht auch extrem schön oder extrem anregend. Wenn ihr gerne darüber mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50. Und hier ist Julia und Julia ist 38. Hallo Julia. Ja, hallo. Hallo. Du hast auch zu dem Thema angerufen. Ja, genau. Was ist es für ein Geruch bei dir? Bei mir ist es ein Parfümgeruch und zwar das Parfüm meines Bruders, allerdings in einer Kopplung, die nicht besonders schön ist. Und zwar geht es halt einfach um eine Missbrauchsgeschichte, die über 2 Jahre anhielt. Und diesen Geruch des Parfüms, den erkenne ich also heute einfach noch. Verstehe, das heißt, während des Missbrauchs hast du diesen Parfümgeruch gerochen von ihm? Ja, sicherlich auch in den Situationen, aber auf der anderen Seite vielleicht auch einfach in Situationen, wo wir zu Hause einfach zusammen waren. Ich meine, wir haben unter einem Dach erlebt. Wie alt warst du, als dieser Missbrauch stattgefunden hat? 12 bis 14. 12 bis 14. Und wie alt war dein Bruder damals? Der war 2 Jahre älter. Ja. Also 14 bis 16. Weißt du noch, was für ein Parfüm das war? Welche Marke? Nee, da habe ich jetzt schon ein bisschen länger drüber nachgedacht. Das weiß ich nicht mehr. Mhm. Das weiß ich nicht. Aber es ist halt einfach so, dass so in den ersten Jahren, so mit ja, 16, 17, 18, 19, das war, wenn ich dann an diesen Geruch rankam, dass er einfach nur Panik ausgelöst hat und viel auch so in diese Richtung von Dissoziationen ging und man kriegt überhaupt nichts mehr mit. Könnte mir vorstellen, wenn du, ich weiß nicht, gibt es dieses Parfüm heute noch? Das gibt's heute noch. Wenn du das riechst heute irgendwo bei einem Mann, wird es doch auch immer diese zum sehr, sehr widersprüchliche Gefühle in dir auslösen. Mal gelinde ausgedrückt. Ja, das hat sich in den Jahren gewandelt. Also ich habe mich jetzt halt heute darauf gemeldet, weil ich vor 2 Tagen das erste Mal seit langer Zeit diesen Geruch wieder hatte. Also in der Stadt, da ist mir ein Mensch begegnet und der hatte diesen Geruch an sich. Und was hast du da empfunden? Das war das erste Mal, dass es halt wirklich einfach nur noch die Erinnerung war und gleichzeitig aber in mir halt auch echt einfach dieses wirklich tiefe Lächeln, das ist vorbei, damit habe ich nichts mehr zu tun. Und einfach diesen Wandel zu erleben, das ist halt einfach, einfach schön dann. Im Alter zwischen 12 und 14 ist es passiert. Mhm. Es hat damals niemand mitbekommen? Nein. Und du hast dich nicht getraut, es deinen Eltern zum Beispiel zu sagen? Nein, nein. Also mein Bruder war meine Vertrauensperson, nicht meine Eltern. Und ach, der Bruder war es sogar? Der war sogar ein wichtiger Freund für dich in dem Sinne und hat diese Freundschaft ausgenutzt. Mhm, genau. Das waren, kann man das sagen, in diesen 2 Jahren Vergewaltigungen? Ja. Ja. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal darüber gesprochen hast? Da war ich 19. Ja, und mit wem hast du darüber gesprochen? Mit einem Freund. Also ich, ab dem Moment, wo ich von zu Hause ausgezogen bin nach dem Abitur, war halt klar, mit irgendwem muss ich reden. Und das habe ich dann mit einem Freund gemacht. Und der hat halt gut reagiert, für mich damals gut reagiert. Der hat das halt sehr banalisiert, im Sinne von Doktorspiele. Aber das war für den Moment war es erstmal in Ordnung so. Also der Weg ging bei mir, ja. Ich hätte jetzt gerade gedacht, dass du dich missverstanden gefühlt hast, wenn er sagt, naja, war doch nicht so schlimm, waren Doktorspiele. Ich habe das zu dem Zeitpunkt selbst noch für mich so schön geredet. Ach so. Und das kam eigentlich erst Jahre später, was es alles mit mir noch gemacht hat. Und habe immer so kleine Hürden bin ich angegangen und habe die bearbeitet. Und irgendwann habe ich halt verstanden, dass ich halt zum Beispiel auch überhaupt gar kein Körpergefühl habe. Und habe dann 3 Jahre lang, also eine ganz, ganz intensive Therapiezeit hinter mir. Und ist es heute so, dass du sagst, denn du hast es ja gerade schon beschrieben, dass du so lächeln kannst, es ist vorbei. Bezieht sich das auch auf dein Körpergefühl, dass sich das normalisiert hat? Ja, völlig. Mhm. Völlig. Also für mich gilt halt einfach so das Bild angekommen in mir und meinem Körper, mit mir, meinem Körper, meinem Herz, meiner Seele zusammen zu Hause. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Bruder heute? Distanziert, freundlich. Habt ihr je darüber gesprochen? Ja, also die Auseinandersetzung habe ich vor 5 Jahren ungefähr geführt, ja. Wie hat er sich dazu geäußert? Also ich denke, da ist eher die Panik, dass seine Ehefrau davon irgendwie jemals was erfahren könnte. Hm. Und dementsprechend redet er im Endeffekt mir nach dem Mund das, was ich hören möchte. Also ich glaube ihm nicht, aber das ist mir auch egal. Mir geht es in der Auseinandersetzung vor allen Dingen darum, dass ich in Momenten, wo mir irgendwas durch den Kopf geht, nicht mehr taktiere oder irgendein Theater spiele, sondern halt einfach das sagen kann, was mir wichtig ist. Gab es denn irgendwann mal eine Zeit, in der du überlegt hast, deinen Bruder anzuzeigen deshalb? Nee, die hat es nicht gegeben. Und die wird es auch nicht geben? Die wird es auch nicht geben, nee. Mhm. Nee, dafür ist das Feld zu breit und die kranke Struktur meiner Familie halt auch zu weit schweifend. Mhm. Also ich kann da wirklich nicht sagen, mein Bruder ist da alleinig schuld dran. Und die Schuld an sich interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, haben denn jetzt im Nachhinein deine Eltern davon erfahren? Ja, in derselben Zeit, als ich das mit meinem Bruder halt auch gemacht habe, ja. Waren die entsetzt? Die waren entsetzt, aber auch die leugnen das für sich ein Stück weit, dass es da wirklich eine Gewaltstruktur gegeben hat. Und die leugnen das wahrscheinlich deshalb, weil sie auch mit der Gewissensbelastung nicht fertig würden, wenn sie es denn wirklich akzeptieren würden. Weil sie waren ja dabei, sie waren ja in deiner Nähe und sie haben dich nicht genau wahrgenommen. Ja, genau. Ja, das genau. Also das reißt so viele Fässer auf. Das brauche ich auch einfach nicht. Also dafür, das was es bei meinen Eltern dann noch zusätzlich aufreißen würde, das ist es nicht wert. Ja. Also vor allen Dingen nicht auf der Ebene, wo ich sagen kann, mir geht's unfassbar gut inzwischen. Ist es dir gelungen, durch Therapie und durch die viele Auseinandersetzung auch ein entspanntes Verhältnis zur Sexualität zu haben? Ja. Das schon? Ja. Also um nochmal auf unser Thema zurückzukommen, Gerüche, dieses Parfüm ist wahrscheinlich einer der zentralsten Gerüche deines Lebens, kann man das sagen? Ja, ja, ist es. Aber umso besser, dass du so abgeklärt mittlerweile bist und sagst, ich gehe durch die Stadt, da riecht ein Mann so und das gibt's immer noch, das Parfüm, und ich gerate nicht in Panik oder in Angst oder was auch immer. Ja, das stimmt. Das ist gut, echt schön. Ja. Julia, vielen Dank für den Anruf und dein Vertrauen, dass du uns das so alles offen erzählt hast. Vielen Dank. Und ja, sehr ich gerne. Ich wünsche dir alles Gute und gute Nacht noch, guten Abend. Ja, ebenso. Dankeschön. Dank. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht sind Gerüche. Und ich frage euch, was war das Extremste, was ihr bisher gerochen habt, im positiven, im negativen Sinne? Und verbindet ihr, so wie Julia das gerade erzählt hat, mit einem Geruch ein bestimmtes Erlebnis, auch das im positiven oder im negativen Sinne? Hier ist Angelika und Angelika ist 63. Hallo Angelika. Ja, hallo Domian. Hallo Angelika. Ja, erzähl mal, Thema Geruch. Ja, also ich hatte ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe damals in der Charité in Ost-Berlin gearbeitet, im Eingangslabor. Großes Krankenhaus in Berlin. Ja, genau. Und ich habe 10 Jahre in der Charité gearbeitet. Und als ich anfing, dort zu arbeiten in der Pathologie, war das klar, dass ich mir natürlich auch den Sektionssaal abzeigen lassen. Mhm. Ich wollte sehen, wie es da vor sich geht, wie das, wie dort präpariert wird und so weiter. Hab mir das dann mal zeigen lassen und auf dem Weg runter in den Sektionssaal, ja, kam mir dann so ein sehr starker, verwesender Geruch entgegen. Ich konnte das gar nicht so erklären, aber da war mir klar, dass ich auf dem Weg in den Sektionssaal bin. Also es war ganz unangenehm. Also das war das erste Erlebnis, als ich unten war. Ich hatte dann ja auch öfter zu tun, musste dann mal Sachen aus dem Keller holen, Säure oder irgendwas. Es war jetzt nicht jedes Mal so extrem. Also ansonsten war der Geruch sehr süßlich. Lass mich kurz fragen. Ich war immer davon ausgegangen, dass in einem Sektionssaal es nicht nach Verwesung riecht. Das höchstens dann in der Rechtsmedizin. Doch in einem Sektionssaal, es kommt ja auch drauf an, woran die Patienten gestorben sind. Also wenn der Verwesungsgeruch wahrscheinlich doch schon extremer weiter ist oder sie sind an Krebs gestorben, hat es natürlich auch extremer gerochen. Und wenn sie, also es war damals, als ich unten war, war ein kleines Kind, ich nehme an, das war so 1,5 Jahre alt, das war aber nicht geöffnet. Aber noch eine ältere Person, die lag da, die war geöffnet. Und das war dieser extreme Geruch dann. Ja. Und das war schon sehr schlimm, so dass ich dann später danach auch Albträume hatte und geträumt habe, ich bin im Keller und Leichen greifen nach mir. Also es war schon sehr einschneidend. Und in dem Zusammenhang mit diesem Erlebnis damals, das brach wieder auf, als mein Schwiegervater bei uns gestorben ist. Den habe ich gepflegt hier zu Hause. Und als mein Hund gestorben ist. Also ich habe erlebt bei meinem kleinen Hund, dass man das riechen kann, dass man den Tod vorher schon riechen kann. Also der Hund hat ganz komisch aus dem Maul gerochen. Und ich hatte später dann den Tierarzt gefragt, was dieser komische Geruch, einen Tag vorher auch schon, habe ich das gemerkt, was das war, ob das schon der Geruch des Todes war. Und da sagt er, ja, das ist so und das ist auch bei Menschen so. Ist das egal, welche Erkrankung man hat? Ja, man kann, also das kann ich, das, diese Frage habe ich nicht gestellt. Ich habe nur die Frage gestellt, ob das der Geruch des Todes sein kann. Und da sagte der Tierarzt, ja, das riecht man. Und das gibt es auch bei Menschen, dass man das vorher schon riecht. Nochmal zurückzukommen auf die Charité. Ja. Du hast es gerade schon so ein bisschen versucht. Kannst du es uns noch einen Tick genauer erklären, was für ein Geruch das ist? Also wenn es nicht extrem war, war es so ein süßlicher Geruch. Mhm. Ja, also ich kann dazu nur sagen, dass es ein süßlicher Geruch war. Süß-faulig. Faulig kann ich gar nicht sagen. Mhm. Also faulig oder verwesend war es, wenn es schlimmer war. Also diesen, dass es einem wirklich den Magen umgedreht hat, dass man ja Brechreiz hatte. Also das, für mich war es unerträglich. Ich konnte das nicht riechen. Ich habe dann auch mir ein Tuch vor die Nase gehalten. Wie oft musstest du denn in diesen Raum oder in diese Gegend gehen? Ich kann das jetzt nicht so genau sagen. Also ich habe dann auch versucht, dem aus dem Weg zu gehen oder dass eine Kollegin dann mal runtergegangen ist, weil ich auch Angst hatte davor, Toten zu begegnen. Und ich kannte ja auch die Mitarbeiter unten, die Präparatoren. Und leider hat sich da auch jemand mal einen Scherz mit mir dann erlaubt. Ne? Nämlich? Was haben die gemacht? Ja, ich kam aus dem Keller, hatte in jeder Hand hatte ich eine Säureflasche und ich hatte vorher noch gefragt, gibt's unten auch keine Leichenhäute? Und das sagte mein Kollege nein. Naja, und man hatte mich dann unten eingesperrt, hatte ein bisschen Spaß mit mir gemacht und denke ich, naja, sie werden die Tür gleich wieder aufmachen. Und als sie dann aufgemacht haben, naja, bin ich nach oben die Treppe hoch und stoß die Tür so mit dem Fuß auf und da hatte man mir jemanden davor auf der Bahre gestellt. Ja, und das war natürlich... Und ich habe geschrien wie verrückt und bin dann auch gleich zum Oberarzt, habe mich beschwert und er hat natürlich, dieser Kollege hat dann natürlich auch, Mahnung gekriegt oder ein Verweis. Abmahnung oder sowas. Eine Abmahnung, ja. Und das war dann die Grenze überschritten, so scherzt ja, man nicht. Ja, dann, da war das für mich erledigt, also da, es war ohnehin schon immer schwer durch diesen Geruch, der da war. Wie gesagt, ich war schon hier, ich bin 81 hier rübergekommen und ich war damals 20, ja. Aber ist ja interessant, du bist jetzt 63, dass das noch so in Erinnerung ist. Ja, das ist jetzt natürlich aufgebrochen, als ich, bevor der Vater gestorben ist, das war vielleicht eine Woche vorher, hat er ihm die Windeln gemacht und ich habe ihn also geduscht, gebadet, immer, das war alles kein Problem. Aber als er dann in die Windeln machte, ich konnte diesen Geruch nicht ertragen. Ich habe dann auch zu meinem Mann gesagt, also entweder du machst das jetzt weiter oder Vater muss ins Heim. Mhm. Und auch wenn man in die Wohnung kam, ich habe sowieso... Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das heißt, der Kot riecht dann auch... Ich habe den Urin, es kam ja sonst eine Pflege, aber man musste den ja nachts nochmal windeln, weil es nicht bis morgens reichte. Und der Urin roch auch schon noch tot. Das war so schlimm, das war so furchtbar und das konnte ich nicht mehr und da habe ich mich auch geweigert. Welche Erkrankung hatte der Vater? Der Vater, ja, was war das eigentlich jetzt? Einfach alt und mit dem Herzen und die Organe haben dann versagt. Ja. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Schilderung von ganz am Anfang. Da hast du gesagt, da bist du in die Pathologie nach unten gegangen, Sektionsraum. Ja. Da lag eine offene Frau, die schon geöffnet war, und ein totes Kind. Ja. Wie war das denn für dich, dieses tote Kind zu sehen? Das war schlimmer für mich, das zu sehen, als jetzt diesen erwachsenen Menschen. Also, das hat mich auch sehr lange noch beschäftigt. Also, das war ganz schlimm. Auch ein Bild, das du nie vergessen wirst. Ja, das sehe ich heute noch vor mir. Alle Jahrzehnte mit dir. Das sehe ich heute noch vor mir, ja. Es war ganz, ganz einschneidend und auch man hat ja dann auch so Gefühle und sagt, was bedeutet das Leben eigentlich? Es war nicht nur eine negative Erfahrung, sondern in mir hat sich auch was anderes ergeben. Also das heißt, man hat übers Leben nachgedacht. Ist ja eine interessante Frage. Man sieht ein totes Kind, das war so, du hast es gerade schon gesagt, 1-2 Jahre alt, das Kind? Ja. Ja. Welche Auswirkungen hat das auf das eigene Denken über das Leben? Ja, das war also das Positive an dieser Erfahrung. Was ich dann auch immer gemacht habe, wenn ich auf die Intensivstation gegangen bin, wenn es mir mal nicht gut ging. Also ich habe dann über das Leben nachgedacht, ja, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ja, was haben diese Menschen, also die Toten jetzt erlebt in ihrem Leben? Also der Erwachsene jetzt zum Beispiel, das Kind hat ja noch nichts groß erlebt. Und einfach, dass man das Beste aus seinem Leben machen muss. Und das die Gerechtigkeit, die eigentlich im Leben die einzige Gerechtigkeit ist, dass da die Menschen alle gleich sind. Mhm, ja, das ist so eine Erfahrung, die man dann macht. Da, du sagst es ja richtig, dass man das Beste aus dem Leben machen soll. Ja. Denn dann, wenn man da liegt, ist alles zu spät. Dann ist alles zu spät, ja, dann genau. Ist es vorbei. Und immer wenn es dann einem, oder wenn es mir mal nicht gut ging, dann habe ich daran gedacht, also über die Jahre, und dann ging es auch immer wieder ein bisschen besser. Also hat das eine gute, zumindest eine gute Wirkung noch gehabt. Und das ist ja oft so, dass das so dramatische Negative auch was Positives ganz oft. Ja, das bringt etwas in die Gänge oder wirft ein anderes Licht auf das Leben oder auf Denken und so weiter. Mhm. Angelika, danke auch dir für den Anruf und alles Gute. Noch eine gute Sendung. Dankeschön. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50, und hier ist Peter. Peter ist 59. Hallo Peter. Hallo Domian. Sei gegrüßt. Ja, ich grüße dich auch. Ein Verehrer. Oh, für dir. Das freut mich. Das freut mich sehr. Peter, erzähl zum Thema extreme Gerüche. Ja, ich hab gestern das Thema nur gehört. Mhm. Und ich war ein kleiner Junge und bin neben einer Schmiede aufgewachsen. Ja. Und das heißt, in der Schmiede wurden immer donnerstags die Pferde beschlagen. Ah, ich ahne schon. So, und wenn ich, also Donnerstag, Schule, nach Hause kommen, ranzen in der Ecke und in die Schmiede gehen, als kleiner Junge. Mhm. Ja, so 8, 9 Jahre. Ja. Und die Pferdeäpfel, die frischen. Ja. Und das Hufeisen, wenn der Schmied das Hufeisen drauf gedrückt hat, das Heiße. Ja. Diese zwei Gerüche. Das war für mich das schönste Geruch, den es gab. Ach, der schönste Geruch. Ich dachte gerade, der schlimmste Geruch. Nein, schön. Also, ich vermisse den Geruch heute. Wieso bist du eigentlich dann immer in die Schmiede gegangen? Einfach nur so? Nee, ich bin daneben aufgewachsen. Nee, ich meine, du hast gerade gesagt, am Donnerstag bist du immer... Donnerstag wusste ich immer. Donnerstag den ganzen Tag Pferde geschlagen. Ja, und dann bist du dann auch nach der Schule in die Schmiede reingegangen. Sofort. Mein Bruder hat dort gelernt sogar. Ah, ich verstehe. Ich habe das mal einmal erlebt, da habe ich zugeschaut, als so ein Hufeisen unter einen Pferdefuß geschlagen wurde. Ja. Der wird ja irgendwie gebrannt, ne? Das ist ja ganz heiß dann. Wird richtig schon gebrannt, und so wie das wird wie angepasst. Genau, und das ist ja ein dass das dann verbrannt ist, genau, und das wird dann weggeschnitten. Genau, und das ist ein Horn, und das dampft dann, und ich fand, das stank bestialisch. Nein, das ist so verschieden, sind die Geschmäcker. So verschieden, absolut, ja. Ja. Das hat dir gut gefallen, in Verbindung auch noch mit den Pferdeäpfeln. Ja. Dieser frische, die Pferdeäpfel riechen ja gar nicht unangenehm, wenn die frisch sind. Nee. Ja, da gibt es andere. Auch kein Parfüm? Die viel schlechter riechen. Ja, natürlich, ja. Also, als Kind, weil du hast ja nur dein Thema, dieser Geruch, wo du das dein Thema verlesen hast, hab ich super dran gedacht. Das glaube ich immer. Wenn ich Pferde im Fernsehen sehe, denkst du, bei mir an der Nase. Hast du denn seitdem oder in der letzten Zeit irgendwann das auch nochmal wirklich real gerochen? Nee. Mein Schulkamerad, das war dann sein Vati. Ja. Zufällig noch, und ich war vor 3 Jahren zum Klassentreffen. Ja. Und da bin ich auch in der Schmiede gewesen, und Pferde gibt's natürlich keine mehr. Ja. Da gab's den alten Spruch, wenn die Pferde nicht mehr laufen, die Schmiede werden weitersaufen. Also Pferde gibt es keine mehr, oder wenig. Wenige, ja, es gibt immer noch so Gestüte und das schon. Aber. Und wenn ich das noch in Verbindung nochmal wegen den Pferden, und ich habe sogar noch als kleiner Junge, ist mein Vater mit einem so einen großen Wagen, wo Glas und alles ist der beerdigt worden. Oh. Also ist der geholt worden, mit so einem großen Wagen, auch Pferde und Pferdeäpfel. Ja, das war früher so, das stimmt. Ja. Das ist für dich der absolute Geruch deiner Kindheit. Ja. Ja, und wenn du das heute wirklich nochmal zufälligerweise riechen würdest... Wärst glücklich. Würden die ganzen schönen Kindheitserinnerungen hochkommen. Ich hatte eine ganz schlechte Kindheit. Da hätte ich mit dir noch 3 Stunden noch über was ganz anderes sprechen. Na gut, aber das war nicht Thema. Aber das wäre eine schöne Erinnerung auf jeden Fall. Das war fast das einzige Schöne, was ich hatte in meiner Kindheit. Ah, wenn Donnerstag war, also ich bin ein nicht geliebtes Kind gewesen, wenn Donnerstag war, bin ich in meine Schmiede. Und da war ich dort glücklichste Mensch der Welt. Ach so, dann hat das ja noch ein größeres Gewicht. Du bist quasi von zu Hause geflohen und hast in dem Schutzraum Glück in der Schmiede gefunden. Ganz genau. Vielleicht, wo du es jetzt so angedeutet hast, vielleicht doch ein paar Schlagworte. Das heißt, deine Eltern haben dich sehr schlecht behandelt. Ja. Warst du warst nicht Einzelkind, da waren ja noch Geschwister. Ich war, also, Ich war heute muss man sagen, Patchwork-Familie. Also mein Vater hat mit 54 Jahren nochmal zweites Mal geheiratet und hat eine Frau genommen mit zwei Kindern. Also ich hatte schon zwei Geschwister. Ach so, ach so. Sind die anderen Geschwister denn auch so schlecht behandelt worden? Der eine war nicht da und der andere auch, ja. Auch. Aber nicht so schlecht wie ich. Ich war ja nur das eigene Kind. Ich bin nur geschlagen worden, und. Von beiden, von Mutter und Vater? Nee, die Mutter hat zugeguckt. Die Mutter war machtlos, die konnte nichts machen. Ach so. Das war noch so ein kleiner, Nazi-Überbleibsel. Ah, verstehe. 1898 geboren, mein Vater. Verstehe. Also keine, ja. Eine schlimme Kindheit gehabt, mit viel Gewalt. Eine ganz schlimme Kindheit. Mhm. Ja. Der Vater ist tot schon. Ja, klar. Der Vater ist schon seit 1961. Ja. Ja. Peter, auf jeden Fall die Pferde, Äpfel und ja. Der Schmied mit dem Hufeisen. Das ist ist dein Traumgeruch. Schön, dass du uns das auch erzählt hast. Vielen Dank. Ich freue mich ganz sehr, dass ich dich erreichen durfte und ich muss es wieder probieren. Ich muss noch über Ahnenforschung noch mit dir sprechen. Gerne. Versuch's nochmal und dann werden wir uns wieder unterhalten. Okay? Ja. So machen wir es. Alles Gute. Ich bedanke mich ganz sehr. Sehr gerne. Tschüss. Und mach weiter so. Sehr gerne. Danke. Tschüss. Ja. Tschüss, Peter. Ciao. 1:31 haben wir, 13 Sekunden. Hier ist Eckhardt. Eckhardt ist 69. Guten Morgen, Eckhardt. Ja, Namen Dominam. Ja, Eckhardt. Hallo. So, jetzt erzählst du mir etwas von einem besonderen Geruch. Ja, und zwar ist zwischen Pferden und Achim Autobahn, ich habe in Achim eine Tankstelle, kam ein Kunde an, dessen brennenden Tankwagen auf der Autobahn. Nochmal, ich habe es nicht verstanden. In Aachen... Ja. Du hast eine Tankstelle. Zwischen Pferden und Achim Autobahn, da brannte ein Tankwagen. Mhm. Und ein Kunde machte mich aufmerksam, weil ich dicht daneben der Tankstelle, gleich Ortseinfahrt habe ich an der Autobahn die Tankstelle gehabt. Ja. Und dann bin ich gleich hingefahren, geguckt, was da los war. Ja. Da standen da 80 Leute schon auf der Brücke und guckten. Und ich halt an und steige aus, stehe auch auf dieser Brücke und sehe, wie da der Tankwagen brennt und auch immer sehe ich, dass vorne vorm Führerhaus was rumkrabbelt da, auf der Erde. Auf der Erde? Ja. Mhm. Und ich gleich den Brücke runter, den Hang runter, zur Autobahn runter, zur Bahn hingerannt, weil ich ja nun wusste, dass ich, weil ich Tankwart bin, denn Benzin kann nur Diesel oder Heizöl sein, kein Benzin, das knallt ja richtig gleich dann los. Mhm. Es war zwar auf dem Weg dahin, die Reifen detoniert noch von der Hitze, kommt da bei dem Mann an, und der liegt da und sag, Mensch, bleib ruhig, um ihn zu beruhigen erstmal. Ich sag, es kommt gleich Hilfe und so weiter. Da sagt er, ich hab Durst. Ich sag, ich kann dir leider nicht helfen, es kommt gleich Hilfe. Was hat er gesagt? Ich hab Durst? Ja, ich hab Durst, hat er gesagt. Der lag unterhalb, also vor dem brennenden... Und das Auto brannte? Das Auto brannte und er war auch schon voll verbrannt. Ach so. Da dieser Geruch auch. War voll verbrannt schon und da sagt er zu mir, Mensch, ich habe heiße Füße, gucke ich runter, da waren die Schuhe vor sich am Hinglühen. Und ich dann da eingepackt die Schuhe und rausgezogen, habe mich auch noch ein bisschen verletzt dabei. Aber die waren richtig schon verdampft, die Schuhe, und vor sich hin fraß die Glut, ne? So richtig wie Leder, wenn das so dahin ist. Ja, ja. Hast du denn diesen verbrannten Mann ein bisschen wegziehen können von dem Auto? Ich habe da nichts angepackt. Das war ja schon klar, dass ich habe ja selbst neben ihm gesessen, also vor ihm gesessen, habe mit ihm gesprochen, Kontakt aufgenommen und gewartet, dass Krankenwagen, Polizei, wie auch immer, was kommt. Von den anderen Leuten hat keiner geholfen und so weiter. Aber wenn du ganz nah an diesem brennenden Auto gesessen hast, muss doch dort auch eine große Hitze geherrscht haben. Ja, richtig, ja. Das heißt, warst du da auch in Gefahr? Ja, Gefahr war in dem Sinne, dass das Ding trotzdem der Hitze und der Tankfüllung, ich weiß nicht, wie im Tank drin war, da beim Tankwagen, da hätte er detonieren können. Das war richtig, ja klar. Aber vorher knallten ja schon die Reifen, die detonierten ja schon da. Ich denke mal, knallte da so und... Da waren die Reifen das auch gewesen. Ja, und ich habe es richtig verstanden, dass du sagst, in dem Tanklastzug war kein Benzin, sondern Diesel. Ja, oder Heizöl. Schwarzer Qualm war, du mir. Bitte? Da war schwarzer Qualm und das Diesel oder Heizöl. Ah, verstehe. Benzin wäre es eine Katastrophe Benzin, geworden. Die Flamme, da ist ja gleich gar keine Qualm zu sehen. Die Flamme ja nur da bei Benzin. Ja, ja. Den ist ja richtig. Wie lange hat das denn gedauert, bis dann Hilfe kam für dich und den Mann? Eine Stunde, 20 Minuten etwa so, kam von Bremen die Feuerwehr und Krankenwagen an. Aber wie gesagt, der hat immer, ich hab Durst. Ich habe ihn auch nur gefragt, ich habe gesagt, soll ich deine Frau irgendeine Mitteilung geben oder irgendwas? gib mir eine Nummer oder was, und sagt dann, nee, meine Füße sind heiß, meine Füße sind heiß. Dann bin ich davon weggekommen wieder, weil ich die Schuhe ausgezogen habe ihm, ne? Diese vor sich hingeglühten da. Mhm. Und diesen Geruch, den werde ich, der war süß, verbrannt, die Haut war ja alles schon, der Körper war richtig gelb schon alles und so. Das heißt, das war eine Mischung von verbrennenden Schuhen und verbrennenden Menschen. Ja, ja. Ja, genau. Weißt du, was das ist? Aber süßlich und säuerlich, so ist von allem was darin. Und die war ich bestimmt ein Vierteljahr mit zu kämpfen gehabt, um das loszuwerden. Das war immer in der Nase das und auf jeden Fall. Das war immer drin. Da habe ich sogar meine Frau die Sachen in die Wäsche gegeben. Ich sage, wasch das mal, das weggeht. Mhm. Und auch andere Sachen angezogen, Textilien angezogen. Der Geruch war immer da, die ganze Zeit. Weißt du, was aus diesem Mann geworden ist? Ja, ich habe im Nachhinein bei der Polizei nachgefragt und die sagten, er ist dann doch verstorben. Ne? Ach du je. Ja, ich. Und wegziehen konnte ich auch nicht groß. Der war ja, lag da nackig, nur die Schuhe an und war am heiß. Der ganze Körper war ja heiß. Die Haut, alles war ja schon ab, so mehr oder weniger. Also der war nackend, weil die Kleidung schon verbrannt war. Die Kleidung war abgebrannt, das war alles schon weg da. War das denn der Fahrer dieses Autos? Der Fahrer, ja, genau, der Fahrer, Und der hat sich dann aus der Kabine, aus der Fahrzeugkabine... Ja, der muss irgendwie rausgefallen sein oder irgendwas. Das habe ich ja nicht gesehen, weil andere Leute, die sagten nichts, dass ein Mensch da ist. Da stand ja schon mehr auf der Brücke, die ich sofort gesehen haben. Und... Als du das dann... Ich auf der Brücke stand geguckt, ich denke, da bewegt sich was da vorne. Ja, ja. Und dann bin ich da auf den Hang runtergerannt an der Autobahn und dann gerannt zu dem Auto. Ne? Als du erfahren hast, dass dieser Mann verstorben ist, was hast du da für dich so empfunden? Ja, es hätte nicht sein müssen. Ne? Aber nicht sein müssen, kann ich nicht sagen. Aber bloß nach diesen Verbrennungen, die da ich gesehen habe, wo ich mir nun gegenüber gesessen habe, mehr oder weniger, er lag da vor mir, dass er das wohl kaum überleben wird. Ich habe die Hoffnung, im Glauben zu Gott gesagt, ja gut, vielleicht schafft er es ja, ne? Ja. Weißt du denn, wie dieses Unglück verursacht worden ist? Nee, da muss ich irgendwas da. Ein Unfall war keiner da. Es war kein Unfall, nichts. Also es muss irgendwie sich irgendwas im Bremssattel, Bremse oder irgendwas so heiß geworden oder irgendwie entzündet haben. Und dann ist so Feuer übergegriffen, die Hitze irgendwie. Das weiß ich nicht genau, weil ich dann ja auch nur weg war von der von der Stelle, wo es gebrannt hat. Also, auch da nicht groß nachforschen. In der Zeitung habe ich auch nichts gefunden, weil das ja ein Pferden in der Warne. Ja, also auch ein extremer, schlimmer Geruch, den du hoffentlich in deinem Leben nie wieder so riechen wirst. Vor allem sitzt mal so ein Mann gegenüber, so furchtbar. Der ist am Schreien und am Machen. Furchtbar. Ne, und ich sage, ja, ich kann nicht helfen, ich habe Durst. Du warst ja komplett hilflos. Ich habe nichts in der Hand gehabt, gar nichts. Ich konnte nichts. Ja, ja, ganz schrecklich. Das Einzige, was ich machen konnte, die Schuhe, da der etwas von seinen Qualen, der sagt, meine Füße sind heiß, meine Füße sind heiß. Ja. Ne, und ich habe auch noch gleich mit ihm ins Gespräch aufgenommen. Ich sage, soll ich da eine Frau in den Nachrichten oder irgendwas? Aber vielleicht hast du mal rauskriegen, damit die Frau anrufen kann oder was, ne? Aber vielleicht hast du ihm allein, dass du da warst und dass er ein bisschen reden konnte, hast du ihm einen letzten Dienst erwiesen und hast ihm etwas helfen können. Vielleicht war es so für ihn ein wenig erträglicher, als wenn er ganz alleine da gelegen hätte. Ja, das war ja meine Ziel ja auch, den zu beruhigen. Genau, und ganz genau. Und da jetzt, dass er abschaltet und nicht da, ich ganz allein genau. Und keiner ist da. Ja. Und auf der Brücke, da konnte der Sohn nicht mehr sehen, stehen da zig Leute rum und kommen nicht und so. Ne? Und ich danke dir auch für deinen Anruf. Und das ist natürlich auch eine schlimme Geschichte, die du dein Leben nie vergessen wirst. Ja, das hat man immer vor Augen. Immer, absolut, ne? Das glaube ich. Ich danke dir sehr. Das sprechen mir die Kunden heute noch an, sagen, Mensch Eckert, weißt du, damals auf Autobahn wieder da, immer wieder bin ich so, jetzt als Rentner auf dem Markt hier spazieren gehe, in der Stadt und so. Ja, ja, ja. Und die hast du gesagt, Menschenskinder. Ja. Eckart. Du mir kein Autogramm von dir bekommen. Gerne. Du legst auf, wir rufen dich an wegen deiner Anschrift und vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, Dominant. Und viel Erfolg für deine Truppe noch, ne? Gerne, tschüss. Das ist immer toll, die Sendung. Dankeschön, tschüss. Ja, ciao. Ist lustig, ne, mit dem Dominant. Das sagen manche Leute, denen rutscht das dann so raus. Ist nicht böse gemeint, aber es ist ein Dominant. Lars ist hier. Lars ist 34. Hallo, Lars. Ja, hallo Domian, schönen Morgen. Hallo Lars. Hallo. Ja, und zwar geht es um Söströming. Um was? Um Söströming, das ist eine schwedische Spezialität, ein vergorener Fisch. Ah, ich weiß, ich weiß. Ich habe es noch nie gesehen und nie gerochen, aber ich weiß, von was du redest. Erzähl mal den Leuten genau, was das ist. Also ich kannte es auch nur aus Erzählungen und ich fand es immer sehr spannend, oder meine Familie auch. Und alle Bekannten, die nach Schweden gefahren sind, ja, die haben halt immer gesagt, bringt ihr mal was mit. Und letzte Woche kam meine Schwester aus dem Urlaub wieder und hatte dann tatsächlich diese gewölbte Dose. Die man, wir sagen den Namen nochmal, das heißt? Sylströmming. Ja, Sylströmming. Sylst. Ja, okay. Ja, und die brachte also die Dose mit, die gewölbt war. Ja, genau, das ist schon gewölbter, die kommt dann schon mit einem gewölbten Deckel an und man darf sie auch nicht in Flieger mitnehmen, weil die aufgrund des Höhendrucks dann irgendwie auch platzt und es ist halt vergorener Hering, habe ich mir sagen lassen. Kann man sagen, verwester Hering? Nee, der liegt, glaube ich, in der Salzlake und ja, wird dann halt direkt eingeschweißt wahrscheinlich und gärt dann so ein bisschen und aufgrund dessen ja, wölbt sich halt an der Deckel und dann entsteht wahrscheinlich auch dadurch dann durch diese Gärung oder was immer da für ein Prozess stattfindet, dieser bestialische Gestank, den man auch eigentlich wirklich nicht aushält. Also so hat man mir das erzählt in Schweden, es muss bestialisch stinken. Ja, das haben wir halt auch nie geglaubt. Und dann lag letzte Woche diese Dose bei uns im Garten und drei Mutige haben dann sogar was probiert. Also ich, mein Vater und der Freund meiner Schwester. Also ihr habt sie aufgemacht, es stank ganz, ganz ekelhaft und ihr habt davon gegessen? Ja, aber wirklich nur ein kleines Stück, weil man kann das nicht aufessen. Ich frage mich, wer das wirklich mag, also wessen Lieblingsgericht das ist zum Beispiel. Ja, was schmeckt es denn? Ja, es schmeckt so, wie es riecht eigentlich. Also es schmeckt einfach, es stinkt. Mhm. Also es schmeckt nach gar nichts eigentlich. Es schmeckt nach... Also den Geruch kann man sich so vorstellen, dass wie so ein alter Tümpel, der zufriert und in dem man dann irgendwie vielleicht noch nach einem Jahr so einkracht oder wie auch immer. Also so ganz abgestandenes Wasser. Mhm. So habe ich das empfunden. Und das ist eine alte Spezialität in Schweden. Ja, das ist so eine Traditionsgericht. Genau. Es gibt aber... auch viele Schweden, die das noch nicht probiert haben. Deswegen sind wir jetzt auch quasi Halbschweden, weil wir so mutig waren und das doch zu probieren. Und mein Vater hat tags darauf dann auch die schwedische Botschaft angeschrieben, mit der Bitte, ob wir nicht die Ehrenstaatsbürgerschaft bekommen. Und bis jetzt ist noch keine Reaktion darauf gefolgt, aber wir sind gespannt. Das ist lustig. Wenn man so die Ehrenstaatsbürgerschaft von Schweden bekommt, dann werde ich von dieser Dose auch essen. Das würde ich dann auch machen. Also wir haben nur ein kleines Stück probiert, aber er war halt immer da und zum Wegkippen war er dann doch irgendwie zu schade und meine Schwester hat ihn halt quasi wie so ein Castortransport von Schweden halt hier hingebracht, in so einer Kühlbox mit Eis drauf und voller Panik, dass er im Wagen hochgeht, dieser Fisch. Ja. Und, ich glaube, also, ich meine mich zu erinnern, dass die Schweden das als Beilage zu Kartoffeln, also zu Salzkartoffeln essen. Ja. Und ich glaube auch an einem bestimmten Tag im Jahr, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Ja, es gibt da wohl so einen Stichtag, wo der auch ausgeliefert wird. Ah, ja, also, siehst du, ja, der wird wohl irgendwie dann aufbewahrt und dann gibt es so einen Stichtag, damit der ausgeliefert. Und ich glaube, die trinken da sogar dann auch noch Milch dazu. Und wenn ich mir dann noch warme Milch dabei vorstelle, dann kommt mir auch gleich wieder der Geruch in die Nase. Und also es ist schon irgendwie eine komische Spezialität und der geistert aber jetzt schon so lange bei uns rum und nie hat ihn einer mitgebracht, dass wir dann letztendlich probieren mussten einfach. Und, also wenn du wie hast du gerade gesagt, die Ehrenbürgerschaft, Staatsbürgerschaft, Ehrenstaatsbürgerschaft, genau. Dann bitte ich dich nochmal zu melden, dann müssen wir da nochmal drüber reden. Lars, sehr netter Anruf, danke dir vielmals und alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Alexandra, die ist 47. Hallo. Ja, hallo. Hallo Alexandra. Ich habe gerade zugehört und da fällt mir ein, ich habe mal einen schwedischen Film gesehen, wo diese Dose in der Küche explodiert ist beim Aufmachen und die ganze Küche stank und die ganze Familie musste mit dem Zelt im Garten schlafen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Also da gab es irgendwie mal so eine Filmszene. Ja. Ja, ich habe angerufen, weil ich mich nicht mehr den Geruch vergessen kann vom 11. September 2001 in New York, als in die Brüche ging. Ich bin als Touristin am 9. September da angekommen, habe meine Cousine besucht, die da gearbeitet hat. Und ja, und das Besondere war noch, dass ich an dem Tag, wo die Flugzeuge da reingeflogen sind, war mein touristischer Plan, ja, da auf die Ausflugsplattform vom WTC zu gehen. Also vom World Trade Center zu gehen. Genau. Ja, genau. Und ja, kann noch von Glück reden, dass die da so früh reingeflogen sind, dass ich es halt nicht mehr hochgeschafft habe. Ein paar Stunden später wäre es vielleicht. Wenn ich später da das gemacht hätte und die später reingeflogen wären. Wie nah warst du denn zum Zeitpunkt des Unglücks am World Trade Center? Ja, also ich habe auf der Roosevelt Island gewohnt. Das ist so eine kleine Insel im Hudson River da. Und wenn ich da an der Spitze war, dann habe ich die Qualmwolken gesehen. Aber ich habe eben auch an der Küste fuhren da permanent die Sirenenwagen hin und her, Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei. Achso, du warst auf dieser kleinen Insel, als es passiert ist. Ja, ja. Luftlinie, wie weit ist hier entfernt die Insel von Manhattan? Naja, wenn man jetzt, also im Prinzip, wer jetzt New York kennt, es war gegenüber vom UNO-Gebäude. So, also ein bisschen weiter oben, ne? Das UNO-Gebäude steht ungefähr, da ist noch eine Brücke, die nach Queensland rübergeht, so auf der Höhe. Gut, so viele exakte Kenner von New York haben wir nicht. Also ungefähr Luftlinien. Ein Kilometer, zwei Kilometer, drei oder wie viel? Nee, ich weiß auch nicht. Würde ich sagen, vielleicht zehn. Zehn, okay. Zehn, ja. Und dann hast du, und dann gab es auch selbst in 10 Kilometer Entfernung in der Stadt einen besonderen Geruch nach diesen Anschlägen? Ja, also nicht gleich am ersten Tag. Also ich wollte ja eigentlich dann, das ist Dienstag passiert, ich wollte eigentlich Freitag schon wieder abfahren, aber das ging ja dann nicht, wir durften ja nicht. Und ich bin dann also unfreiwillig noch fast eine Woche länger geblieben. Und ja, also kann mich erinnern, als ich wieder abgeflogen bin, auf dem JFK-Flughafen war der Smoggeruch noch zu spüren oder zu riechen. Das fand ich unheimlich. Also das. Was war das für ein Geruch? Versuch den mal zu beschreiben. Ja, also ich habe es seitdem und vorher noch nie so erlebt. Man kennt ja einfach den normalen Feuergeruch, wenn man am Lagerfeuer sitzt oder so. Das ist ja schöner Holzqualm, sage ich jetzt mal. Ja. Und also ich kann das eigentlich nur so beschreiben, wie ich komme aus Berlin, wenn da in den dicksten Zeiten im Winter Smog-Alarm war. Dann kommen halt die Kaminstänker rein, dann die Abgase von den Autos und noch alle mögliche andere Dreckluft kommt zusammen. Da haben ja auch ganz, ganz, ganz viele Chemikalien gebrannt, genau. Kunststoffe also so gebrannt. Irgendwie, das ist vielleicht annähernd so, ne? Und es war halt dann auch so, als ich nach einer Woche konnte man dann wirklich auch ganz dicht dran an Ground Zero, da waren dann zwischen den Trümmern und mir vielleicht noch so 30 oder 50 Meter. Und da hat es immer noch gequalmt und ich habe eine halbe Stunde habe ich es ausgehalten, dann habe ich Kopfschmerzen bekommen. Also das war bestimmt nicht gesund, was ich dann auch nach einer Woche noch eingeatmet habe. Hast du annähernd, ne? Du hast gerade von Berlin so ein bisschen beschrieben, wenn da schlechte Luft ist und Smog, aber wahrscheinlich auch wirklich annähernd so einen Geruch noch danach nie wieder gerochen? Nein, kann ich nicht sagen. Dass da so viel Materialien, Computer und Stahl und Kerosin. Stein und ja, letztlich ja auch Menschenmaterial, also das alles zusammen, das gibt es wahrscheinlich nicht nochmal, in so einem großen Feuer. Ja. Kerosin von dem Flugzeug, das war ja alles Mögliche. Ne? Jetzt war ja der Jahrestag am Sonntag. Ja. Ich betrachte das immer so als zweiten Geburtstag für mich. Ja, das haben ja einige Leute erlebt. Auch ein Kollege hier aus unserer Redaktion war ja am 11. September am Fuße des World Trade Centers und hat das gesehen. Ja, ja. Kommen dir dann auch diese Gerüche in Erinnerung? Also es ist eher so, wenn ich Rauch aus dem Schornstein sehe oder irgendwo so eine Rauchwolke sehe, ne, dann habe ich sofort die Assoziation, die Bilder wieder so, ne. Der Geruch nicht unbedingt, also ist jetzt nicht so, dass ich so den dann wieder riechen könnte wie damals, ist eher so visuell, dass ich mich erinnere. Ne? Also ich kann keinen Schornstein sehen, ohne nicht dann den Gedanken wieder daran zu haben. Also, oder was rausgequält. Ist schon verrückt, wie das Schicksal so spielt. Ja. Da haben dich ein paar Stunden vom Tod getrennt. Ja, so kann man, sagen, ne? Sehen. Ja, ja, ja. Also eigentlich kann ich denen noch dankbar sein, dass die da 9.45 Uhr reingeflogen sind. Da bin ich zu Hause noch gewesen und habe mich gerade fertig gemacht und wollte losfahren. Überhaupt waren ja zu der Zeit noch nicht so viele Leute in dem Trade Center wie dann mittags oder nachmittags. Ja. Ne, auch an Angestellten, Mitarbeitern, Besuchern und so weiter. Ja. Also da irgendwie, ich weiß ja nicht, ob die das mit berücksichtigt haben oder da nicht sowas gedacht haben, aber da kann man eigentlich froh sein. Die haben ja zuerst gedacht 50.000 oder so, wenn das voll ist, wenn alle da sind, ne, werden das aber, es konnten halt doch noch viele raus. Ich glaube, es war ein großes Glück, dass das so, ich glaube nicht, dass die das berücksichtigt haben. Ich weiß nicht, ja. Es war ein Zufall und ein Glück, das ist, also Glück im Unglück, Glück kann man ja nicht sagen. Ja, das auf alle Fälle und sowas habe ich halt auch noch nie erlebt. Also ich habe als Kind auch mal so einen Hausbrand, so einen Dachstuhlbrand oder so, ne, dann aus der Nachbarschaft. Aber dass man dann eben vom Flughafen aus, weiß ich nicht, 30 oder 40 Kilometer, wie weit der weg ist, dass man da noch sowas riechen kann, das fand ich enorm. Ja, so, ja. Also dass das eben über der ganzen Stadt lag. Da waren Gewalten im Spiel. Ne, und ja, dass das noch so weit zu riechen war, fand ich schon unglaublich. Ja. So, das ist deine extreme Geruchserfahrung, verständlicherweise, sehr verständlicherweise. Danke, Alexandra, für deinen Anruf. Okay. Und alles Gute wünsche ich dir. Ja, gleichfalls. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Und jetzt bin ich verbunden mit der Petra. Und die Petra ist wie alt? Hallo, Petra. Hallo. Hallo, Petra. 52. Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Ja. Ja, ich habe was erlebt und zwar einen sehr starken Parfumgeruch, der Parfumgeruch meiner Mutter. Mhm. Die hat immer so Tosca-Parfum benutzt. Tosca, genau, das hatten die alten Damen früher. Die alten Damen früher, ja, immer. Genau. Ja, so ein Taschentuch und dann auch mal so den Schweiß damit abgetupft. Genau, ja. Ja. Von 4711, ne, gab es das, glaube ich. Ja, und einen Tag nach ihrem Tod, 2004 ist sie gestorben. 2004? Ja, sie ist zu Hause gestorben und ist auch friedlich eingeschlafen und sie hat mich auch noch an dem Tag, wo ich da war, hat sie noch mit dem Augenzwinkern und mit dem Winken verabschiedet, als wenn sie schon wüsste, das ist jetzt das letzte Mal irgendwie. Sie war immer so eine ganze Kecke, so ein bisschen humorvolle Frau eigentlich auch. Und dann ist sie auch in der Nacht gestorben, tatsächlich. Und einen Tag später lag ich in meinem Schlafzimmer zu Hause. Ich wohne auch in einem anderen Nachbarort. Und da hatte ich einen ganz stark, der Parfumgeruch war ganz stark im Schlafzimmer. Ganz extrem. Und ich hatte auch das Gefühl, sie ist da. Also das war wirklich... Wusstest du da schon, dass sie verstorben war? Ja, da wusste ich, dass sie verstorben war. Sie war ja in der Nacht davor verstorben. Und sie lag da über Erde, sie lag da in der Leichenhalle. Also nicht mehr zu Hause dann, ne? Und das war dann am späten Abend. Ich lag dann schon im Bett. Und auf einmal kam dann dieser ganz stark intensive Geruch. Als wenn sie wirklich in meinem Bett steht und sich gerade mit diesem Taschentuch so den Schweiß abwischt. Hattest du das Licht schon ausgemacht, als du im Bett lagst? Ja, war so ein bisschen durch die Jalousie kam noch so. Da war so eine Vollmondnacht, kam noch so ein bisschen Licht. Wie lange hat dieser intensive Geruch angedauert? Also es gibt so Momente, die kann man so schlecht, wie lange die gedauert haben. Das könnte eine Ewigkeit gewesen sein und auch ganz kurz. Aber auf jeden Fall hat mir das so ein bisschen, irgendwie war es schön, aber es war irgendwie auch gruselig. Wollte ich gerade sagen, was für ein Gefühl hast du dabei gehabt? Ja, es war irgendwie, ich spürte ihre Nähe ganz stark, aber es war irgendwie auch gruselig. Ne? Ich habe auch gesagt, oh, mach mir jetzt keine Angst, so innerlich so mehr laut gedacht. Du bist nicht aufgestanden, hast nicht Licht angemacht oder sowas? Nein, ich bin liegen geblieben. Ich war ganz irgendwie ganz fasziniert auch davon und bin dann aber auch irgendwann dann eingeschlafen. Aber vielleicht war es ja auch eine schöne Erfahrung. Es war der letzte Gruß, der allerletzte Gruß deiner Mama. Ja, nach dem Winken und den Augen zu gucken. Ja. Wo auch immer das herkam und wie immer man das erklären kann. Eigentlich finde ich es schön und rührend. Ja, das war sehr rührend und ich habe das dann auch erst so für mich behalten. Aber dann habe ich dann doch mal dann beim Beerdigungskaffee trinken meiner Schwester erzählt. Und die sagte, ja, das gleiche habe ich auch erlebt. genau das Gleiche, auch einen Tag nach ihrem Tod. Ach, das ist aber ganz wunderbar. Ja, weil ich erst gedacht habe, vielleicht hast du dir das doch eingebildet oder hast du irgendwie was mitgenommen, wo der Geruch irgendwie drin war Ne? Aber die hat genau das Gleiche erlebt. Und dann fand ich das schon, dann war das auch wirklich wahr, ne? Ja. Also, das ist irgendwie ganz faszinierend. Wenn du Tosca, ich glaube, das gibt's immer noch, Tosca riechst, dann das ist deine Mama, ne? Ja, das kann ich habe jetzt eine ganz alte Kommode, die hatte meine Mutter noch von ihrem Vater, der war Malermeister. Ja. Der hat da früher so eine Akten drin gehabt, die habe ich jetzt bei mir im Flur, die habe ich gerade so ein bisschen fertig gemacht, neue Beschläge dran gemacht und da ist auch eine Schublade. Die riecht immer noch nach Tosca. Das ist die Erinnerungsschublade an die Mama. Ja, das erinnert mich immer noch daran. Petra, vielen Dank für die schöne kleine Geschichte. Ja. Das war sehr nett. Mhm. Und wünsche dir alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Wiederhören, tschüss. Wiederhören, tschüss. Und hier ist die Angelika, die ist 58. Guten Morgen, Angelika. Morgen, Jürgen. So, jetzt erzähl du uns deine Geschichte zum Thema Geruch. Ja, Geruch. Ich habe vor 8 Jahren eine Chemotherapie haben müssen. Ja. Und zu der Zeit benutzte mein Sohn ein bestimmtes Deo. Mhm. Die Chemotherapie war sehr aggressiv und es ging mir entsprechend schlecht. Mhm. Ich konnte dieses Deo nicht mehr riechen und habe dann nach einigen Zögern meinen Sohn gebeten, das Deo zu wechseln. Warst du während der Chemotherapie zu Hause? Nein, die hatte ich im Krankenhaus. Aber er kam dich besuchen und du hast es gerochen. Er lebte noch zu Hause. Er war damals 15. Mhm. Und ich war ja nur so 7-8 Stunden im Krankenhaus. Ach so, genau. Ja. Und kam dann wieder. Und nach ein paar Tagen ging es mir dann dermaßen schlecht. Übelkeit, das Übliche halt, was man da so hat. Mhm. Wenn ich dann dieses Deo gerochen habe, da wurde es immer noch schlimmer. Und mein Geruchssinn, der war derartig verfeinert. Mhm. Dass wenn ich den Kühlschrank aufmachte, ich habe alles gerochen, was da drin war und habe sofort die Tür wieder zumachen müssen, mhm. Weil ich das gar nicht ertragen konnte. Hast du das wirklich gerochen, so wie man das riecht, oder war das komplett ein veränderter Geruch? Hat Käse anders gerochen, als Käse riecht? Ja, also alles, was drin war. Ob da jetzt eine Scheibe Käse lag, eine Scheibe Wurst, ich habe alles gerochen und zwar alles praktisch gleichzeitig. Ach so, verstehe. Und das war ziemlich penetrant. Mhm. Und es ist ein Phänomen für mich, dass ich heute nach 8 Jahren, mhm. ich bin eigentlich recht bodenständig und pragmatisch eher, mhm. aber wenn ich, meistens benutzen Männer dieses Deo, mhm. wird auch, glaube ich, heute noch Werbung für gemacht, wo angeblich die ganzen Frauen hinterherrennen. Ja. Wenn ich das rieche, dann muss ich mir entweder die Nase zuhalten oder ich muss weg. Ja, kann ich aber auch verstehen, weil das dich ja an wahrscheinlich die schwierigste Zeit deines Lebens erinnert. Ja, das ist also was ganz Seltsames. Ich denke, dass das irgendwie psychische Gründe hat. Mhm. Aber ich rieche Axe auch schon 100 Meter, jetzt habe ich den Namen. Ja, gesagt. Ist ja egal, das macht ja nichts. Schon 100 Meter gegen den Wind. Mhm. Und dann kommt das sofort alles wieder hoch. Ja. Genauso wollte ich auf die Station da, zur Onkologie und mhm. mich bei den netten Schwestern bedanken. Mhm. Aber so circa so 10, 15 Meter vor der Türe mhm. habe ich schon den Geruch gerochen, also jetzt nicht den typischen Krankenhausgeruch, sondern die Onkologie hat einen Eigengeruch, den kann ich aber nicht beschreiben. Mhm. Und da musste ich umkehren. Es war mir nicht möglich, da reinzugehen. Ich habe das dann mit einer Dankeschön-Karte geregelt. Ja. Das waren so Sachen, die geben mir heute noch zu denken. Aber das hört man oft von Menschen, die Chemotherapien gemacht haben, dass genauso wie du es gerade beschrieben hast, dass sich das Geruchsempfinden entweder extrem verfeinert oder extrem verdreht, dass man Sachen nicht riechen kann, dass es einem fast schon körperlich wehtut, wenn man irgendetwas riecht. Wie lange hat es gedauert, bis sich das bei dir dann wieder reguliert hat und in den alten Zustand gekommen ist? Also ich habe vorher schon eine sehr feine Nase gehabt, mhm. aber gegen Axt bin ich heute noch allergisch. Also das ist mir klar. Also das andere, wie lange hat das gedauert, bis du den Kühlschrank wieder normal öffnen konntest und es roch normal? Seit die Chemo von extrem, also von sehr aggressiv auf etwas niedriger gestellt haben, weil ich jedes Mal nach der Chemo im Krankenhaus gelegen habe, mhm. konnte nicht mal mehr trinken. Und daraufhin haben die sich beraten, die Ärzte, und haben die Chemo eine angehängt, aber eine schwächere. Mhm. Und da wurde das besser. Mhm. Hat sich das auch damals auf deinen Geschmackssinn ausgewirkt? Ja, ich konnte nicht essen. Ich konnte gar nichts bei mir behalten. Also schmeckten die Speisen auch ganz anders als normal? Ja. Ja, mhm. Die schmecken anders. Die schmecken irgendwie verdreht, wie du eben sagtest, dass alles irgendwie verdreht ist. Ja. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Kurze Frage zum Schluss. Geht es dir heute wieder gut? Krebsmäßig gesehen, das ja. Das meinte ich jetzt, ja. Ja, sehr das gut. Hab ich überstanden. Liebe Angelika, die Zeit ist rum, aber wir haben noch kurz reden können. Das ist sehr schön. Danke für den Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, und eine schöne Nacht noch. Dankeschön. Schön, dass es euch gibt. Ja, auch. Dankeschön. Tschüss.